Museumbug, der lauschige Podcast aus Berlin, der lauschige Museumspodcast, sollte man vielleicht noch dazu sagen, mit Martha, Matthias und mit Jörg. Ja, der Jörg ist auch da. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil es eine besondere Freude für mich. Hast du wieder so einen kleinen Schalk im Nacken? Ich habe zwei Schalke, Schalker. Oh nein, bitte nicht. Oh Gott, lass uns bitte nicht über Fußball reden. Nee, wir sind ja nicht der lauschige Fußball-Podcast. Genau, wir sind, haben uns heute wieder zusammengefunden hier im Combrink. Das ist ja unser Tonstudio, was wir hier haben, ne? Im Hinterzimmer. Wieder ganz traditionell ein schönes Café, was wir auf jeden Fall weiterempfehlen können, in der Dresdner Straße 27 in Kreuzberg. Werbeblock zu Ende. Genau, und vielleicht, bevor wir mit unserer jetzigen Folge irgendwie beginnen, vielleicht nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was so in der letzten Zeit passiert ist. Matthias, ich gucke dich an als unseren Social-Media-Experten. Ich guck woanders hin. Wie viele Follower haben wir zugewonnen bisher? Ich zähle die ja, also ich treffe die ja auch alle persönlich und gebe ihnen kurz die Hand, damit wir das klar machen. Wir haben irgendwie, also wir sind ja eigentlich aktiv, sind wir nur bei Twitter als Museum Bugcast. Und ich empfehle euch auch, alles stehen und liegen zu lassen und uns da jetzt erstmal zu followen. Das ist das Schöne an diesem Podcast, ihr könnt auch Pause machen, später weiterhören. Genau, und wir haben ein bisschen rumgeschrieben, weil wir waren ja das letzte Mal, die Älteren unter euch erinnern sich, in der Deutschen Kinemathek. Museum für Film und Fernsehen. Und da haben wir ein bisschen rumgeschrieben und haben danach gefragt, wo könnten wir denn als nächstes hingehen? Ja, stimmt. Wenn ihr genau schaut, so ein bisschen nach oben gucken jetzt, dann könnt ihr es lesen, wo wir waren. Aber eigentlich haben wir noch andere Vorschläge bekommen, zum Beispiel das Deutsche Technikmuseum ist vorgeschlagen worden, das Jüdische Museum ist vorgeschlagen worden und der Bunker des Grauens, der Storybunker. Genau, da hat der Enno Lenzer auch schon gesagt, ja, das ist eine gute Idee und vielleicht sollten wir auch da mal hingehen. Okay, also wir haben viele Vorschläge bekommen, die fügen wir unserer Liste hinzu, die, wer nochmal führt genau, die haben wir einfach da rumhängen, ne? Ja, wir haben eine Liste, ja, die Liste. Aber Jungs, wir haben was total Wichtiges vergessen. Was haben wir denn vergessen? Wir haben hier so einen netten Drink. Ach ja, wir haben ja die Drinks noch. Wir haben gar nichts getrunken. Also, jetzt erstmal anstoßen. Ja, dann stoßen wir also mal wieder an. Ja, Achtung. Prost. Hier mit Gin Tonic. Prost. Gin. Gin wird so zu unserem Museum-Bug-Getränk. Der wird aus Käfern hergestellt übrigens. Das wissen die wenigsten. Echt? Ja. Das ist ja ekelhaft. Hey, was wird denn daraus aus dem Käfer gemacht? Nix, ich dachte, das wäre so ein Signature-Museum-Bug-Getränk. So. Okay. Wir haben mich Eis im Mund, das ist voll unpraktisch. Verstehe. Gab es sonst noch irgendwas außer so kleine Gespräche auf Twitter? Nö, ja, eigentlich nicht, ne? Nö, der übliche Hass auf der Straße, der uns entgegenschlägt, nachdem wir die Museen verlassen. Nee, aber das Schöne ist, ein kleiner Hinweis, irgendwie fleißige Helfer, ich weiß nicht, wer es war, fängt an in Berlin bei Museen, bei denen wir schon waren, unser Logo zu hinterlassen. Das heißt, wenn ihr in Berlin unterwegs seid, die Augen offen haltet, könnt ihr vielleicht kleine Käferchen entdecken. Ach so, wer ist denn das? Weiß ich nicht, ich kenne die auch persönlich nicht. Ich nehme an, das sind so ganz unangenehme Persönlichkeiten. Verstehe. Ja gut, dann hätten wir eigentlich jetzt den ersten Teil hinter uns gebracht, ne? Mit dem Museum Bug und was da so los ist. So, und jetzt sprechen wir mal über das Museum, in dem wir waren, ne? Wir waren nämlich im Museum Binnenwerkstatt Otto Wald. Genau. Und was ist das überhaupt für ein Museum und wo findet man das? Das ist die Frage. Das findet man im Puls der Stadt. Naja, also das ist echt in dem größten Touri-Knoten der Stadt, finde ich, weil es da alles auch so verwinkelt ist am Hackeschen Markt. Und der Hackesche Markt ist ja bekannt für seine super schicken Szeneläden und Touri-Läden und Ampelmann hier und keine Ahnung. Du meinst den Ampelmann-Laden da, wo sich Matthias noch einen Anhänger gekauft hat? Ich weiß überhaupt nicht, was ihr wollt. Das ist alles original Berlin, was man da bekommt. Ja, also zwischen diesen ganzen TÜNIF und Krimskrams und Sachen, die einfach nur so Konsum sind und per se verachtenswert. Oh, die große Konsumkritik. Findet man auch sehr wichtige Dinge. Und eigentlich fand ich das gar nicht so schlecht. nämlich in so einem, also ihr müsst euch vorstellen, der Hackische Markt, diese Hinterhöfe, die haben super hergerichteten, für die Touristen blitzblank polierten, geputzten Hinterhöfe. Mhm. Und dann gibt es aber auch einen Hackischen Markt Hinterhof, das geht zum Kino Zentral. Und das geht eben auch zur Blindenwerkstatt Otto Weid, mhm, und zum Anne-Frank-Zentrum, mhm, und zu diversen anderen Locations. Und wir kamen da rein und kamen da erstmal gar nicht rein in diesen Hinterhof, weil es anscheinend so ein Instagram-Hotspot ist. Das war so krass. Ich habe ja noch ein bisschen auf Twitter gewartet. Oh. Und ich bin jetzt, glaube ich, auf 20.000 Handyfotos irgendwie drauf. Meistenteils von jungen Amerikanerinnen, mhm, die da herstolziert sind. Und mich, beziehungsweise die Graffitis da hinter mir immer aufgenommen haben. Mhm. Du bist auch von einem Graffiti kaum zu unterscheiden, Jörg. Eigentlich ist der Jörg ist der geheime Instagram-Hotspot. Das muss man auch genau mal sagen. Hast du nicht gemerkt, dass die alle immer nur dir folgen und dann da ein Foto machen? Nee, habe ich nicht gemerkt. Ja. Ich war jetzt gerade schon wieder. In Gedanken. Hier war einer. Ja. Genau, und genau, da gibt es das Museum Blindenwerkstatt Otto Weid. Und was ist das überhaupt für ein Museum? Das war eine, wie der Name es schon sagt, eine Blindenwerkstatt, die von dem Chef namens Otto Weid geführt wurde in den 30er Jahren bis, ich glaube, wann war das? Bis, glaube ich, noch Anfang der 50er oder so. Mhm. Wo er jüdische Blinde und auch Hörgeschädigte, die dort gearbeitet haben und die Bürsten hergestellt haben. Mhm. Genau. Nicht nur jüdische, aber auch jüdische. Ja, so Bürsten, aber auch Schuhbürsten. Wobei man gar nicht überraschenderweise so viele Bürsten sieht in diesem Haus. Es ist kein Bürstenmuseum. Auch wenn der Name das vielleicht, tut er eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall, es gab wenig Bürsten, aber es geht eigentlich um die Frage, wie war das in der Zeit des Holocaust in Berlin? Wie ist das, wenn man sich versteckt? Es ist so ein bisschen, es ist der kleine Bruder von Anne Frank. Kann man das so sagen, so ein bisschen? Nein, irgendwie? Ich finde es schwierig, das mit Anne Frank zu vergleichen. Aber es ist, also man muss sagen, deswegen finde ich es schwierig, das Museum Blindenwerkstatt zu nennen. Hm. Weil es ist wirklich eine Gedenkstätte. Hm. Und das, finde ich, unterscheidet ein Museum, weil der Ort war wirklich der Ort des Geschehens damals. Hm. Und das ist auch das, was mich so krass nicht nur entsetzt, berührt, erstaunt, was auch immer hat. Also es war ziemlich emotional für mich alles, dass du kommst so raus aus diesem, ach, ich könnte noch was shoppen und ach, ich muss noch ein Selfie von mir machen. Das war ein O-Ton von Martha übrigens. Geht's rein. Das mit dem, es war ein Selfie, das war von Matthias ein O-Ton. Dann gehst du rein und dann kommst du in so einen total ruhigen Raum. Also gehst die Treppe hoch, kommst in einen super ruhigen Raum und beschäftigst dich dann mit diesem total wichtigen, ernsten Thema. Und diese Räumlichkeiten von dem Museum sind wirklich die Räumlichkeiten, wo damals diese Bürsten hergestellt worden sind, wo der sein Büro hatte. Aber auch ganz, ganz hinten durch, eben wo jüdische Mitbürger auch versteckt worden sind. Also in so einem fensterlosen Raum hinter einem Schrank. Und das ist, finde ich, mehr eine Gedenkstätte, also klar, Gedenkstätte, Museum, weiß man nicht, die Zeichnung, klar, aber dieses Gefühl, Gedenkstätte hat bei mir überwiegt, weil es einfach so sehr, das ist hier passiert, diese Orte, dieser Ort, diese Wände haben diese Stimmen geatmet. Lass uns doch mal den Ort einfach mal beschreiben. Also man geht irgendwie Treppchen hoch, dann ist man sozusagen im Seitenflügel da von dem Hof, im ersten OG ist es, glaube ich, ne? Ja. Und dann hat man ziemlich lang gezogene Räume, die hintereinander angeordnet sind. Und in diesen Räumen war das Büro, war irgendwie der Versand der Bürsten, dann war die Bürstenproduktion selber, ne, mit den kleinen Tischen, die da standen. Und so, also es war sehr linear einfach aufgemacht. Und eigentlich ist so die... Das, nicht WG geeignet. Durchgangszimmer, ja genau. Und dann war eigentlich das, was du auch gerade erwähnt hast, so, dass man hat halt Dielen, man hat halt irgendwie den, im ersten Raum noch nicht, aber dann so im zweiten Raum hat man halt einfach den Putz irgendwie gesehen und auch noch so so an der Wand, ne? Und auch noch so Teile der Tapete. Nee, das Tapete war interessant. Das fing erst so an, das mit dem Putz und der Tapete. Also zuerst waren wirklich weiß getünchte Wände. Da waren die ganzen Fakten. Da war alles zu Otto Weid. Da war alles zu den, da war auch so Medienstationen. Das war der Teil vom Museum. Ja. Und dann waren zwei Räume, und das fand ich sehr interessant, also drei, eben auch dieser versteckte Raum. Dann ganz die letzten drei Räume, da war der drittletzte, also der erste Raum war mit hellblauer und sehr, ja, das war eine sehr, es war eine Farbe, die einen wirklich auch ein fröhliches Gefühl gegeben hat irgendwie. Da wurden die Personen beschrieben, die gerettet wurden, also die überlebt haben. Und dann kam dahinter der Raum, das war, da war der wo der Putz anfing zu blättern und die Tapete so hervorguckte. Und dann war der nächste Raum in so einem ganz gelblichen, grauen, verputzten, sehr kalten, düsteren Farben. Und da waren die, die gestorben sind, die es nicht geschafft haben. Und dann hinter dem Schrank war der Raum komplett leer. Genau. War auch wieder so sehr, ja, wie nennt man das, mit so Patina halt an. Das war eigentlich, das waren eigentlich so die an der Wand so die Sedimente der verschiedenen Jahre irgendwie seit der Zeit sozusagen, die so übrig geblieben ist. Ja. Ne? Die waren jetzt nicht farblich so abgestimmt. Nein, sondern, das war nicht neu gestrichen. Genau. Vielleicht haben sie auch ein bisschen, keine Ahnung, was. Wer weiß, was da alles irgendwie in der oder abgemacht passiert oder ist, was auch immer. Ja. Ich finde das insgesamt ganz spannend, weil es ist halt nicht, es ist nicht die Geschichte von jüdischen Bürgern, die sich da verstecken und dann überleben sie da alles und der Krieg geht irgendwie gut aus, sondern es ist eben genau das Ding, die werden irgendwann verraten und werden gefunden. Und ich finde, wenn man diese Räume so abläuft, ist es ja auch nicht so, dass man da eine Chronologie abläuft, sondern man hat immer mal, man erfährt schon vorher was und nachher was, aber während man sich quasi auf diesen Raum ja zubewegt, wird alles mehr und mehr kaputt, man bewegt sich, kommt immer mehr in diese Zeit zurück, also bis man am Ende wirklich da ist, wo der Raum noch so ist, wie er eben zu diesem Zeitpunkt war. Und das finde ich total irgendwie auch faszinierend gemacht. Das ist mir währenddessen gar nicht so 100% aufgefallen, aber ist natürlich auch eine erzählerisches Mittel. Das fällt mir ehrlich gesagt erst jetzt auf. Das fällt mir auch erst jetzt auf. Also das war, genau, ich habe mich nämlich in dem ersten Raum irgendwie gefragt, der war ja, ne, der war ja gestrichen. So. Und dann gab es aber so einen ganz kleinen Teil, habt ihr den auch gesehen, so ziemlich unter der Decke, der halt so rechteckig nicht gestrichen war, wo man so den Putz drunter sah. Ach so. Und also mag sein, dass das vielleicht jetzt nur Zufall gewesen ist, aber vielleicht war es auch so intendiert, ne? Dass man da schon sozusagen so einen kleinen Blick unter diese unter die Fassade so eine Schicht weggenommen hat und dann und immer mehr wegnimmt und am Ende sogar hinter ein Möbelstück gucken muss. Ah ja. Also aber vielleicht nochmal kurz zurück, vielleicht sollten wir nochmal kurz was dazu sagen, was jetzt diese. Also nochmal ein bisschen mehr zu der Blindenwerkstatt selber sagen oder auch zu dem Museum. Also es ist, das Museum ist ja Teil der Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Richtig. Da ist halt nicht nur die Blindenwerkstatt drin, sondern da ist halt die tatsächliche Gedenkstätte Deutscher Widerstand drin. Das ist ja da hier in dem Wendlerblock oder wie heißt das? Ne? Da wo nicht Wendlerblock, der Wendler. Nein, also da wo, ne, wo die Stauffenberg, der Stauffen, Hitler-Attentäter Stauffenberg auch dann gelyncht worden ist, glaube ich. Ne? Egal, auf jeden Fall, das Hauptmuseum oder die Hauptgedenkstätte innerhalb dieser Stiftung. Und dann gibt es noch ein, zwei andere, ich weiß gar nicht mehr. Ja, wobei ganz generell ist überhaupt, ich finde die Geschichte dieser Werkstatt ganz faszinierend. Also um nochmal auf diese Stiftung eben zu kommen. Mhm. Weil es, wenn ich es richtig gelesen habe, war es wohl so, dass irgendwelche Studierenden Ende der 90er Jahre quasi auf diese Räume gestoßen sind und die Geschichte darunter entdeckt haben. Mhm. Und man sich dann entschlossen hat, die eben als Gedenkstätte nach und nach einzurichten und es dann eben unter die Fittiche genommen hat von dieser Gedenkstätte Deutscher Widerstand, um da irgendwie auch eine organisatorische Struktur drumherum zu bauen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass es ist nicht die Wow-Geschichte wie bei Anne Frank. Ich deswegen nochmal die Verbindung darüber, weil da im Original Anne Frank-Haus hast du natürlich auch diesen Ort, ja, diesen authentischen Ort. Mhm. Aber dadurch, dass du dieses Tagebuch der Anne Frank hast, das überlagert ja so alles. Das kennt irgendwie der. Und eben diese Geschichte kennst du nicht, aber es ist eine überraschend irgendwie auch ähnliche Geschichte direkt vor Ort. aber geht so ein bisschen unter, weil, also wenn, ich glaube, wenn man sich was anschaut, dann vielleicht tatsächlich diese Gedenkstätte Deutscher Widerstand da in diesem Blog, mhm. aber dieses, diese Bürstenwerkstatt da hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ja, ja, ist ein ziemlich kleines Ding und die haben auch, glaube ich, auch nur ein paar Mitarbeiter, also es sind wirklich nicht sehr viele Leute, die das da irgendwie machen. Und wir hatten uns ja noch am Ende kurz noch mit der netten jungen Dame da im Empfang unterhalten, die auch erzählte, dass das der Eintritt ist umsonst, es kommen halt auch viele Guides einfach dann so rein mit den Gruppen. Es gibt viele Schulklassen, die durchgeführt werden. Ich glaube, es ist auch wirklich so ein Teil so einer das geheime Berlin-Tour, weißt du, so, man möchte so das Authentische, das Original Berlin und dann so ein bisschen Nazi-Zeug zeigen und deswegen sind auch, glaube ich, viele Stadtführungen unterwegs, die gucken sich verschiedene Sachen an und gehen dann eben auch noch da rein, weil du kannst halt einmal diese hackischen Höfe abdecken damit, aber auch so Nazi-Geschichte, aber auch so eine, also im Anführungszeichen positive Geschichte, weil du jemanden hast, der sich für Juden in der Zeit eingesetzt hat. Ja. Also echt ganz spannend. Genau, und eigentlich ist diese Geschichte von Otto Weidt und seiner Werkstatt und den Menschen, die da drin gearbeitet haben, ja eigentlich auch nur so eine verdammt kleine Geschichte innerhalb dieses riesengroßen, mega chaotischen Genozids, ne? In dieser Geschichte sozusagen. Also ja, aber sie zeigt halt auch alle Aspekte und total tiefgründige Aspekte und auch Aspekte, die man auch gar nicht so erwartet, weil Otto Weidt selber, und das hat mich am meisten erstaunt, Otto Weidt selber, der war eben der Leiter dieser Firma Bürsten Otto Weidt und der war blind. Also er war selber blind und Leiter einer Firma. Ich weiß, er hatte wahrscheinlich auch ganz viel Hilfe, klar. Ja. Aber man sieht Fotos von ihm dort in diesem Museumsteil, wo er Verträge unterschreibt und so weiter. Und das finde ich, also dieses ganze Thema Blindenwäsche und so weiter hat so viele Aspekte und die wir auf die heutige, also die so super relevant sind heutzutage auch, nämlich dass ein Erblindeter eine Firma leiten kann. Also das ist unglaublich toll. Und wo ist das jetzt heutzutage? Weißt du, wir müssen total viel über Inklusion nachdenken und auch in den Betrieben und was auch immer. Und das ist einfach so ein tolles Beispiel dafür, dass eben... Das hatte ich auch vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der Otto Weidt auch blind gewesen ist. Weil ich habe mich irgendwie am Anfang auch gefragt, ich komme da rein, Blindenwerkstatt. Ja, wieso sollte man jetzt eigentlich eine Werkstatt, also in der Zeit auch, ne, eine Werkstatt gründen, die wo nur Blinde angestellt sind? Ne? Ja, aber Bürstenwerkstätte waren sehr oft Also blinde Menschen haben sehr oft in Bürstenwerkstätten gearbeitet, so oft. So. Ja, okay. Ist für mich ein komplett neues schon Thema. So, aber dann, dann machte das für mich auch irgendwie, also vielleicht mit der Tradition, die du jetzt gerade erzählt hast, aber für mich auch irgendwie Sinn, okay, Otto Weidt war selber auch blind. Ja, das und da ergibt sich für mich halt auch irgendwie so eine Motivation oder so eine, so einen Zusammenhang vielleicht. Aber auch, wie er so viel, also das muss man muss sich das mal reinziehen. Otto Weidt hat nicht nur eben diese Blindenwerkstatt geleitet, hat nicht nur eine jüdische Familie hinten versteckt. Er hat Gestapo bestochen. Er ist seiner Sekretärin damals, die dann auch deportiert wurde, der Frau Licht, Alice Licht, hinterhergereist und hat nach Auschwitz hinterhergereist. Theresienstadt. Ist dann nach Theresienstadt, genau. Also sie ist aber über Auschwitz, er ist auch nach Auschwitz gegangen. Also hat wirklich alles in Bewegung gesetzt, um dieser Frau zu folgen und ihr zu helfen und hat so viel gemacht, obwohl er eben blind ist. Ich finde es total toll. Ja, alles auf eigene Kappe vor allen Dingen. Ja. Also es ist nicht nur so sozusagen dieses Beschäftigen von Menschen, dieses Verstecken von Verfolgten. Es ist auch es werden nach und nach eben halt auch, ich glaube 43 ist das, da gibt es halt eine große Razzia innerhalb innerhalb der Blindenwerkstatt. Übrigens, was ich auch irgendwie echt abgefahren fand, war vor 43, vor dieser großen Razzia, dass diese Blindenwerkstatt halt 2 bis 3 Mal wöchentlich durchsucht worden ist. So, also da kamen dann immer zwei bis dreimal so die Gestapo vorbei oder sonstige Typen irgendwie um halt diese, ne? So, und also das hat er gemacht. Er hat den Leuten Care-Pakete in Anführungszeichen geschickt, mit Lebensmitteln. Er hat irgendwie, ne, als sie schon nach Theresienstadt deportiert worden sind, Also er hat echt extrem viel gemacht. Nicht nur natürlich alleine, und das ist ja auch Thema, so, sondern er hatte natürlich auch viele Helfer, also seine Frau beispielsweise, aber eben halt auch andere Freunde und Angestellte sozusagen, die da auch ihm unter die Arme gegriffen haben. Aber er muss ja auch, also er muss ja mit seiner Art an diese Helfer auch an sich, also er hat mit seiner Art diese Helfer überhaupt zu Helfern gemacht anscheinend. Ja. Weißt du, das finde ich so toll und das ist so ein Zeichen für Zivilcourage, es ist ein Zeichen für, ich stecke Leute an mit meiner Überzeugung gegen diesen Nationalsozialismus. Und das finde ich so ein Aspekt, der auch super rauskam in dieser super kleinen, also man muss sich nochmal vorstellen, diese Ausstellung, die bestand irgendwie nur aus 4, 5, 6 kleinen Räumen, also wirklich sehr kleinen Räumen. Klar, ein paar Vitrinchen. Ganz ausgesuchte, ganz wenige Objekte. Man kann sie, glaube ich, wirklich so an so vielleicht 20 oder so Objekte, Originalobjekte. Und trotzdem war alles so auf den Punkt und so, also jedes Objekt sprach so sehr einen wichtigen Aspekt an. Also das ist ein ganz, doch, das finde ich schon ein ganz toll aus dem Kopf. Ich fand, also manches war so ein bisschen, fand ich redundant. Also dann ist dann irgendwie, also du hast diese Empfangskarten gehabt, wo denn die Pakete empfangen worden sind da in Theresienstadt, die dann, das war so quasi der Beweis, dass die angekommen sind und zurückgesendet worden. Das war so eine ganz lange Vitrinenreihe, da lagen dann irgendwie 4, 5 Stück nebeneinander und da stand halt drauf, vielen Dank, ich habe Ihr Paket enthalten. Und das war mir dann irgendwie, da hätte es eins auch getan. Aber an sich sind die Sachen sehr schön, wobei es dann teilweise, es ist natürlich, da wollte Jörg, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen, dass es immer so sehr, sehr viel Text ist in so Gedenkstätten. Aber was ich noch sagen wollte, weil Martha, du hast gerade gemeint, dass es natürlich sehr ansteckend ist, so dieses, also die Art, die Otto Weid anscheinend gehabt haben muss. Gleichzeitig, finde ich, zeigt sich aber auch, was diese ganzen Nationalisten, was das für so ein korrupter Haufen auch einfach ist. Also das kommt so oft vor, dass halt irgendwo steht, er hat hier irgendwen bestochen, da irgendwen bestochen, hier irgendeinem was zugesteckt, damit da irgendwas funktioniert hat. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Also wir reden gerade eigentlich über eine ziemlich konkrete Begebenheit, nämlich auch bei einer Razzia sozusagen, es sind ganz viele oder ich glaube fast alle seine Angestellten mitgenommen worden, in so ein Sammellager in der großen Hamburger Straße gebracht worden. Und er ist halt hingegangen. Und das, was man erfuhr, war, dass er halt dort die Leute bestochen hat, die Gestapo bestochen hat, um seine Arbeiter und Arbeiterinnen wieder mit. Ja, was ich mich aber die ganze Zeit gefragt habe, wo er das ganze Geld hat von Bestechen. Ja, stimmt. Das ist genau die Frage, haben wir auch gestellt. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das habe ich nicht mitgeschnitten oder vielleicht wird es auch nicht erzählt, weil, also die ganzen Sachen, die wir oder die ich oder die wir jetzt gerade aufgezählt haben, ne, von er bringt Leute irgendwie unter, er versteckt Leute, er füttert Leute durch, er schickt ihnen Care-Pakete, er reist Leute hinterher. Wie verdammt nochmal hat er das irgendwie finanziell hinbekommen? Ich meine, das ist, also das habe ich auch nicht gelesen. Ich habe viel gelesen. Also ich lese ja nie, das wisst ihr ja auch inzwischen. Aber diesmal habe ich richtig viel gelesen, was ich auch sehr gut finde bei so einem Thema. Also die Texte waren auch ganz gut. Also so, dass ich sie gelesen habe. Das ist immer schon ein gutes Kriterium, wenn ich Texte lese. Aber das geht auch nicht anders in dem Fall. Ne? Also du hast, wenn du Zugang zu den Inhalten haben willst in der Ausstellung, musst du lesen, sonst hast du keine Chance. Also entweder du liest den Objekttext oder du liest das Objekt selbst, was ganz cool ist. Die kann man teilweise selbst lesen, weil die handschriftlichen Sachen sind schwierig, aber die schreibmaschinengeschriebenen kann man gut lesen. Aber ansonsten, ich glaube, wenn du nur durch die Räume gehst und die Räume so wirken lässt, weiß ich nicht. Du hattest den Audioguide nicht am Ohr. Weil der Audioguide, Martha und ich hatten uns den Audioguide, wo du wolltest da ja heute sehr puristisch quasi durch die Gegend gehen. Und der Audioguide hat halt schon, der hatte sehr viele Stationen, ne? Quasi eigentlich fast an jedem Objekt, an jedem Dokument und so gab es eine Audioguide-Spur, die halt zum Teil nochmal Spezialinformationen gab oder andere Informationen, zum Teil aber eben halt auch so zum Beispiel solche Postkarten oder so, was da drauf stand, nochmal vorgelesen hat. Ja, das war auch, was man sagen muss, natürlich ein Zeichen für diese Ausstellung ist auch gemacht für blinde und sehbehinderte Besucher. Also es war alles in Englisch, Deutsch und Brei, alles. Und jede Station, Doch. Die großen Objekte, die A-Texte in den Räumen, das hätte ich nicht, die waren nicht in Brei. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es da vorne vielleicht aber noch so ein Zettelchen gab zum Mitnehmen oder so. Habe ich jetzt nicht gefragt, weil kann ich nicht lesen. Aber genau, das ist mir aufgefallen. Aber, die Objekttexte ja alle in Brei. Genau, und der Audioguide dazu eben hat das dann auch alles nochmal. Aber was ich meine mit Zugang, also im Endeffekt ist halt Audioguide, sofern er nicht irgendwie inszeniert ist oder so, ist halt gesprochener Text. So, ja. Und ich meinte Text halt, also ist für dich Text, ob er jetzt gesprochen ist oder gelesen wird. Ja, genau, ja. Nehmen wir mal irgendwie finde ich komplett ja, mal, nehmen wir mal noch so einen Rückblick auf unser hochgeschätztes Bode-Museum, ja. Da lese ich halt kein Schild und laufe aber rum und dann wirken die Objekte so auf mich und ich bin so, oh, was ist das? Und das interessiert mich, ich will das angucken. Und hier denke ich halt, ah, ein Zettel. Und dann will ich wissen, okay, was steht da drauf, weil der Zettel an sich wirkt halt nicht. Und das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Genau, das ist vielleicht aber auch der Unterschied, weil wir hier über ein Museum sprechen, über ein Bode-Museum und dort, wo wir heute waren, über eine Gedenkstätte. Ne? Also genau. Da müssen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Sollen wir das einfach jetzt machen? Wir haben das schon zweimal angesprochen. Wegen mir. So. Jetzt sag mal. Und los. Nee, also wir haben, wir machen so ein bisschen Vorgespräch immer. Wir bemühen uns, das kurz zu halten. Aber gar nicht. ich habe mir selbst ein kleines Vorgespräch gemacht. Und also wir haben überlegt, was ist der Unterschied zwischen einem Museum und einer Gedenkstätte? Und eine Gedenkstätte, die hat natürlich oft so einen Auftrag, finde ich, schwingt immer damit. Deswegen ist da auch der Eintritt, glaube ich, umsonst, wenn man sagt, das ist was, da sollte man mal hingehen irgendwie. Das ist so, das hat eine Wirkung. Hier Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas oder sowas, ja. Da geht man hin, das hat eine Wirkung. Museum ist mehr so Freizeit irgendwie, oder? Ist das schon ein Unterschied? Ja. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, dass in Gedenkstätten auch vor allen Dingen so politische Bildungsarbeit geleistet wird. Ne? Das ist vielleicht irgendwie was man bei Museen nicht unbedingt so generell hat, sage ich jetzt mal. Ne? Und Gedenkstätten. Politische Bildungsarbeit. Ja. Bildungsarbeit sollte im Museum ja auch gemacht werden. Politische Bildungsarbeit. Ja, ja. Genau. Weiß ich nicht. Jetzt so aus dem Ärmel heraus würde ich sagen, ist Gedenkstätten halt auch immer einfach irgendwie ein Schmerz dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder eine Emotion, die so fokussiert ist auf ein spezielles. Genau. Also Gedenkstätten. Okay, bei dem Denkmal für Ermordung europäischer Juden ist das was anderes, aber Gedenkstätten wirken ja ganz oft durch den Ort. Das, was du im Bode-Museum hast, das durch die Objekte, ist es bei Gedenkstätten der Ort, weil es ist der authentische Ort. Die Wände atmen diese Luft noch von wie viele Jahren auch immer. Genau. Und du kannst dir vorstellen, wie haben die Leute da geredet, die haben diese Dielen betreten, ne? Also das ist das Wichtige, glaube ich. Vielleicht daran. Können wir kurz, weil das ja eigentlich ganz gut passt, sozusagen auf diesen letzten Raum von der Blindenwerkstatt mal zu sprechen kommen. Also in dem Raum sozusagen davor, da geht man rein und da sieht man irgendwie einen Schrank vor der Wand und dann entdeckt man, okay, das ist gar kein Schrank, das ist sozusagen nur eine Wand, wo ein Schrank drauf tapeziert, drauf gemalt ist. Und der Witz ist, das funktioniert auch irgendwie. Also ich bin ja, man weiß ja, dieser Raum kommt. Hier wurden Leute versteckt, Raum. Und man läuft da rum, denkt, wo kommt er denn? Bin ich jetzt schon drin? Wo bleibt er denn? Ich dachte auch, ich wäre in dem Raum. So, genau. Ich dachte, das wäre der letzte Raum. Dann bin ich wieder zurück. Ja. Und dann hast du gesagt, hast du den Raum gesehen, wo die Leute versteckt wurden, hinterm Schrank? So, hä, wie hinterm Schrank? Ich habe nichts hinterm Schrank gesehen. Genau, und wenn man gerade auf diesen Schrank zuläuft, würde man denken, okay, das ist jetzt irgendwie ein Schrank, beziehungsweise das Abbild eines Schrankes. Wenn man so ein bisschen sich seitlich bewegt, sieht man, okay, da kann man noch hinterher gehen. So, und da sozusagen, wenn man dahinter geht, kann man in diesen Raum schauen, wo ich glaube eine Familie ein paar Monate, ich glaube von 42 bis 43 irgendwie die dort versteckt wurden. Und der ist ja schon, ne, man kann den Raum auch nicht betreten, der ist ganz dunkel. Da gibt's so einen Spot, der so auf den Boden fällt und man, also nicht ganz dunkel, sondern man kann halt irgendwie natürlich so die Patina der Wände und alles sehen und so diese ja eben halt dieses man kann so ein bisschen erahnen oder versuchen zu erahnen, wie das gewesen sein muss. Also da war tatsächlich auch bei mir so ein bisschen so der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, okay, das alles davor war sehr objektive Auseinandersetzung mit dieser Thematik, viele Texte so, Biografien, die erzählt werden, aber hier ist was halt wird was komplett anderes erzählt. Da ist ein Paradigmenwechsel innerhalb dieser Ausstellung. Da geht es halt einfach irgendwie um, dass man das auf sich wirken lässt. Ja, und das ist eben auch das, der Raum, also dieser Raum, wo die versteckt worden sind, das war ja der letzte Raum, der Höhepunkt der Ausstellung, der Höhepunkt auch dieses schrecklichen, dieser schrecklichen Verfolgung ist ja dieses, man ist da in einer Falle. Man kann ja auch nicht weg, gibt's keine Fenster. Und in Gedenkstätten ist ganz stark, und das ist auch sehr gut gelungen, dass du dieses Gefühl vielleicht durch den Raum, natürlich kannst du es nicht fühlen, was die Leute damals gefühlt haben, auf keinen Fall, aber dass du das ein bisschen erahnen kannst und diese Emotionen, also dass es deine Emotionen anspringt. Also dieses Emotionale, was bei mir schon bei jedem Text, der um NS-Zeit geht, wo ich schon, geht schon bei mir los. Und aber da ist richtig dieses, oh, es zieht mich runter, was du vielleicht meinst mit dem Schmerz. Also so dieses, ich bin da jetzt echt betroffen, berührt, wie auch immer. Also das ist dich packt einfach. Ja. Und das, finde ich, sollte eine Gedenkstätte auf jeden Fall, also finde ich sehr, sehr wichtig, aber ein Museum muss es nicht. Also ein Museum wird dich niemals emotional so ergreifen, oder? Also ja, es gibt halt dieses sogenannte, ich glaube, das heißt so Überwältigungsverbot. Das kommt, glaube ich, irgendwie aus den 70ern. Das haben sich diese ganzen Gedenkstättenmenschen mal überlegt, dass das, also das ist nicht, es ist dem Besucher nicht fair gegenüber den gegen so eine Wand des Schreckens laufen zu lassen, so, und den darunter zu begraben irgendwie. Das ist nicht okay, weil du musst den Leuten eine Möglichkeit geben, nachzudenken, zu reflektieren, sich auf was einzulassen. Das heißt, du willst das nicht, dass da, also du willst jetzt hier nicht, dass da Leute durchgehen und dir die ganze Zeit sagen, seht ihr, das habt ihr jetzt, das ist so schlimm, das war so, und das könnt ihr nicht nochmal zulassen. Du willst nicht da so, weißt du, so angeschrien werden. Ja. Und ich finde, das macht die Ausstellung sehr gut. Sie bereitet einen vor, sie gibt einem irgendwie Kontext, sie erklärt einem, was da passiert ist. Sie erklärt vielleicht ein bisschen wenig zu diesem ganzen Holocaust, also eben kommt mal vor, so das Thema Juden werden als Rasse bezeichnet, das wird ganz klein gemacht, aber ich meine, da könnte man einen riesen Fass aufmachen, was das bedeutet. Und so. Naja, an einer Wand steht irgendwo, also so einem Text halt irgendwie, nach der Machtergreifung der Nazis werden die Juden irgendwann als Rasse bezeichnet und dementsprechend irgendwie gewertet. Mhm. Das wird irgendwie so erzählt oder als gegeben vorausgesetzt. Ich meine, wenn du in andere Ausstellungen, Häuser gehst, da kannst du einen riesen Fass aufmachen, ne? Ja, aber darum geht es in dem Museum. Genau, aber ich meine, sie gibt einem so ein bisschen so eine Basis mit, dass der letzte Raum überhaupt dich anspricht, weil wenn du vorher null Ahnung hast, guckst du in den leeren Raum und sagst, ja, keine Ahnung, was das hier ist, Abstellkammer, und gehst halt wieder. Ja. Also gibt dir genau genug Basis mit, dass es dich irgendwie überhaupt berühren kann, dass du weißt, um was es geht. Gleichzeitig ist es aber auch nicht so viel, also zumindest bei mir jetzt, dass ich dann super fertig war, weil du hast Input bekommen, du weißt, was kommt danach, wie läuft das, wie ist das alles abgelaufen mit diesen ganzen Sachen. Das fand ich ganz gut. Ja, super fertig war ich da jetzt auch nicht, oder ist man da jetzt vielleicht auch nicht, aber ich glaube, um nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen, also es geht ja in der Blindenwerkstatt weit, ja auch vor allen Dingen um die Erzählung von Biografien. Ne? Und man geht da natürlich auch schon mit einem, oder wir gehen da wie vielleicht viele, mit einem ganz guten, würde ich jetzt mal unterstellen, Hintergrundwissen rein, was der Holocaust, was die nationalsozialistische Zeit in Deutschland bedeutete. So. Und deswegen kann man sich dort einfach auch gut auf die Biografien, auf die Erzählung einzelner Menschen irgendwie konzentrieren. Und in dem Zusammenhang, finde ich, macht das dann eben halt auch mit diesem letzten Raum irgendwie Sinn. Da muss man gar nicht, das kann das Museum auch gar nicht leisten, irgendwie das in einen sehr großen Kontext oder so zu setzen, ne? Mit Deportationen und so weiter. Du hast recht, also es taucht hier und da mal auf. Irgendwann sieht man auch mal so eine Transportliste, so eine Zugtransportliste, wo Menschen halt draufstehen mit ihren Adressen, die dann nach Theresienstadt deportiert worden sind. Aber es wird hier und da mal so ein bisschen aufgegriffen, aber eigentlich geht es um die Leute, die dort in der Blindenwerkstatt gearbeitet haben und die dort ja entweder überlebt haben, es waren ja, glaube ich, irgendwie 7 oder so, die Otto White retten konnte. Und die restlichen 26 oder so sind tatsächlich deportiert worden und getötet worden. Ja. Wobei, also wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt dann verschiedene Räume und das gibt dann zum Beispiel zu Einzelpersonen immer einen Text. Und manche anderen tauchen vorher immer mal so in Ausschnitten schon mal auf. Und bei mir ist das Problem, also ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen auch so, irgendwie bei, wenn ich schon Bücher lese oder Serien gucke, irgendwann, also ich, mit den Namen finde ich immer ein bisschen schwierig, wird alles so zu einem Brei. Also ich kann die Geschichten der einzelnen Leute nicht so viel auseinanderhalten. Und ich musste irgendwie ans deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven denken. Oh, ah, da, ein gutes Museum. Ja, genau. Ist das ein Museum? Ist es nicht nur ein Haus? Aber das ist ein anderes Thema. Weil ich, da ist es so, wenn du reingehst, bekommst du am Anfang ja so eine Karte, so eine Person zugeteilt, der du folgst durchs Haus. Und ich habe mir dann auch überlegt, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre, hier für das Haus, dass man sagt, okay, jeder bekommt am Eingang so ein kleines Kärtchen mit so ein paar biografischen Hinweisen und man folgt dann einem der Leute, die gearbeitet haben in dieser Werkstatt, damit man den so ein bisschen enger kennenlernt, ein bisschen näher. Und dann kann man sich auch austauschen, eben erzählen, hey, was ist mit deinem passiert? Und dann hast du vielleicht einen gehabt, der hat überlebt, ein anderer ist aber irgendwo geschnappt worden, ein anderer ist irgendwo anders entdeckt worden, der andere hat sich abgesetzt nach England. So, da kann man sich ein bisschen austauschen. Hätte ich auch ganz spannend gefunden, weil dann hätte ich mich, glaube ich, mehr konzentrieren können auf eine Person. Ja, das stimmt. Also ich finde dieses Konzept, dass man so einer Biografie folgt, auch eigentlich ziemlich gut. Aber was ja schon am Anfang auch der Ausstellung angesprochen wurde, war, dass man tatsächlich auch zu echt den wenigsten Leuten halt Quellenmaterial hat. Ne? Also das, was man dort in der Ausstellung sah, das war wahrscheinlich schon das Maximum. Ne? Die haben ja auch keine Sammlung oder so oder kein Depot oder so, wo sie, ne, oder ein Archiv, weiß ich jetzt gar nicht. Aber also das, was man in der Ausstellung an Biografien sieht, das ist halt schon so das Äußerste. Und wenn du, könnte ich mir vorstellen, wenn du halt so einen Audioguide machen willst, wo es eine Biografie irgendwie gibt, dann braucht das schon auch ein bisschen mehr Fleisch, weißt du, als jetzt nur eine Rückkarte aus Theresienstadt, wo drin steht, wir haben dein Paket bekommen oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ist jetzt nur so eine Mutmaßung. Aber prinzipiell, ja, also prinzipiell würde ich sagen, ist sowieso die Vermittlung von Sachen, von Inhalten über Biografien immer eine total lohnenswerte Sache. Weil das, also für mich ist oft das Problem, mir sind Leute oft auch so ein bisschen wurscht. Also ich hab, wenn ich keine Verbindung zu denen aufbauen kann, wenn ich keine Zeit habe, mich da auf eine Person zu konzentrieren irgendwie, dann wird so einer nach dem anderen abgefrühstückt da irgendwie und ich gehe dann wieder raus. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen länger Zeit habe, so ein bisschen, weißt du, so Hintergründe zu erfahren, was ist das für jemand gewesen, wo hat der vorher gewohnt, wo kommt der her, wie war der Alltag? Du hast zum Beispiel keine Kleidungsstücke oder keine Spielzeuge, irgend sowas. Wie gesagt, schwierig, gibt's anscheinend nicht. Aber bei mir war es zum Beispiel so, dass, also man hat irgendwie viele Biografien innerhalb dieser Ausstellung, also Biografien in Anführungszeichen. Und ich habe dann aber mich so ein bisschen mehr zum Beispiel für Otto Walds Sekretärin, die wie ist sie mit Vornamen? Alice Licht, so interessiert, weil die halt, von der halt ziemlich viel dort war, die hat dann so Gedichte geschrieben, wo sie so ihren Alltag und das, was sie so erfahren hat, irgendwie wiedergespiegelt hat. Man hat halt auch diese Geschichte erfahren, wie Otto White ihr nachgefahren ist, sozusagen, um sie irgendwie vor dem Schlimmsten zu retten. So, also bei mir war es so, ich habe dann habe ich mich so ein bisschen mehr auf. Ich finde das auch wichtiger. Ich finde so mit so Kärtchen und das ist mir zu spielerisch für dieses Thema, weil ich glaube, sie machen auch sehr viel Bildungsmaterialien, die haben auch sehr viele Schulklassen und eine unglaublich große, also für so ein kleines Museum gute Bildungsarbeit machen, die, denke ich. Und da ist es vielleicht interessant, aber ich finde es zu, man ist diesen Menschen doch immer schon auch gefolgt und hat man, also man hat die schon immer so ein bisschen, ist man denen gefolgt und dann, ach, das ist die schon wieder. Und dann hat man, es ging mir genauso, dann habe ich eine in Erinnerung behalten, also, ach ja, stimmt, und da ist es wieder über sie. Und das fand ich, das finde ich reicht auch bei so einem kleinen, bei so einer kleinen Das ist ja klein. Das kann man sich schon. Also bei einem riesen Ding würde man vielleicht auch lost sein, aber bei so einem. Ja, das finde ich schon okay. Das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Ich meine, das Ding heißt irgendwie Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt. Und es ist eben nicht Museum Holocaust Gedenkstätte, sonst irgendwie was. Und das ist genau der Twist. Also es geht hier wirklich nur um diese verhältnismäßig kleine Gruppe von Leuten, die da ist. Und deswegen machen die da nicht dann nicht den großen Blick, sondern den kleinen irgendwie. Es ist wirklich, Jörg hat es am Anfang gesagt, es ist nur echt nur ein Ausschnitt. Und mit dem kann man auch irgendwie handeln. Ich glaube, das ist genau das Problem, was viele haben, die irgendwie in so ein KZ fahren oder sowas. Und da kommt nämlich dieses Überwältigungsding wieder her. Das sind so unglaubliche Größen von Menschen, die da irgendwie umgekommen sind. Das kann man gar nicht ertragen. So hast du so eine kleine Gruppe, mit der man irgendwie arbeiten kann. Das ist irgendwie persönlicher, aber ohne, dass es einen, finde ich, komplett vor den Socken haut. Yeah. Und das Tolle an der ganzen Sache, und das finde ich so wichtig, auch für andere Gedenkstätten auch wieder, wenn ich an solche Orte fahre, deswegen meide ich das auch. Ich könnte niemals ins Konzentrationslager fahren, weil mich das wirklich, schon die Vorstellung würde mich zu sehr fertig machen. Aber wenn man mal so einen Ort hat wie bei der Blindenwerkstatt Otto Weidt, hat man immer diesen Funken Hoffnung mit dabei und immer auch dieses krass, es gibt Leute, die setzen sich für andere ein, die setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, die bleiben bei ihren bleiben stark, ja, und das finde ich viel wichtiger, ehrlich gesagt, als wenn ich diese ganzen Schreckenstaten der Nationalsozialisten immer um die Ohren gehauen bekomme. Und ich kann das nochmal erklären, warum es mir so, warum ich das echt satt bin, das die ganze Zeit zu hören, weil ich als Schülerin in allen Schulfächern, der Deutschlehrer, der Geschichtslehrer, der Religionslehrer, der Mathelehrer, alle haben uns wirklich jahrelang mit diesem Thema um die Ohren gehauen. Ja. Und ein Buch nach dem anderen mussten wir darüber lesen. Ja. Und ich konnte es dann wirklich nicht mehr ertragen. Ich war auch super gesättigt. Das war bei mir ganz genauso. Bei dir wahrscheinlich auch. Nee, überhaupt nicht. Nee? Tatsächlich. Echt? Ich habe Nationalsozialismus genau einmal gemacht in der Schule. Und das lag aber daran, dass wir, glaube ich, von der 6. bis zur 10. glaube ich, 3 Geschichtslehrer hatten, weil die immer irgendwer ausgefallen ist. Und dann haben wir immer wieder von vorne anfangen müssen. Bei der Französischen Revolution. Ja. Nee, das sind wir ungefähr. Ja, nee, beim Faustkeil. So. Du kennst eigentlich nur die Frühgeschichte der Menschheit. Genau, ich habe jetzt von diesem Holocaust gehört und bin gespannt, wie es ausgeht. Nee, keine Ahnung. Es war wirklich so, dass wir das nicht umfangreich behandelt haben. Okay. Und ich weiß dann, irgendwann haben die anderen Klassen haben sie mit den Augen, die Augen gedreht und haben gedacht, oh Gott, was soll nicht schon wieder das Thema? Ja. Bei mir war das auch so. Also ich war auf jeden Fall auch nach der Schule ultra gesättigt davon. Und es hat einige Jahre gedauert, bis ich mich von selbst eigentlich wieder dafür interessiert habe, auf einer anderen Ebene. So. Also jetzt nicht auf so einer Schule, ich lese mir Bücher durch, sondern vor allen Dingen über Filme. Genau. Was mich ja eigentlich nochmal in dem Zusammenhang interessiert, vielleicht nochmal kurz zurück. Also ich habe mich, als du das gerade meinst mit diesem Gedenkstättengebot, irgendwie in den 70ern. Oder ja, genau. Wieso denn nicht die Keule? Also wieso denn nicht jemanden überfordern? Nee, weil, das geht wirklich vor allem auch für Jugend, also das ist Kinder und Jugendlichen gegenüber, glaube ich, vor allem. Mhm. Also das geht einfach nicht. Das ist sowas wie, keine Ahnung, Jugendschutz oder so. Und du kommst damit auch nicht weiter, finde ich. Ich finde, es braucht diesen Hint zum, und was mache ich jetzt mit diesem ganzen Quatsch, den die Leute in der Vergangenheit gemacht haben? Was interessiert mich das? Ja. Das, weißt du, wenn du diese Keule kriegst, dann ist eher so, also bei mir und ich glaube bei vielen auch, ist eher so dieses, ich mache einen Schutzpanzer auf, ich will damit nichts zu tun haben, ich habe damit auch nichts zu tun, weil ich war es nicht. Ich habe wirklich, in der Schule habe ich echt so, ey Leute, es waren vielleicht meine Urgroßeltern oder vielleicht auch Großeltern, aber ich habe damit doch nichts zu tun, warum muss ich mich denn jetzt schlecht fühlen? Und ich finde, das Thema mit dem Otto Weidt hat genau das eröffnet, was mir damals gefehlt hat, sondern guck mal, es gab Leute, die haben sich dem widersetzt und es ist immer noch relevant, sowas, weil es ja immer noch ganz, ganz wichtig ist, dass man sich nicht dem Strom sozusagen hingibt. Mhm. Okay. Weißt du? Und also klar, also so die Keule ist im Grunde genommen, da gehen wir jetzt so ein bisschen weg von musealer Vermittlung oder Gedenkstättenvermittlung, ist ja dann sozusagen die Zeit der Entnazifizierung, wo die, keine Ahnung, die Dorfbewohner von den Alliierten irgendwie in die KZs reingeführt werden und dann tatsächlich mit den Leichen und mit dem ganzen, mit der ganzen Schrecklichkeit irgendwie konfrontiert werden. Ne? Ich habe mir nochmal die Frage gestellt, also es waren auch so viele Gedichte innerhalb dieser Ausstellung. Ne? Die Leute dort haben viele Gedichte, oder einige, Otto Weidt und die Frau Licht und so, haben Gedichte geschrieben. Und ich musste da tatsächlich auch irgendwie, das kam auch durch die Schule vermittelt, an diese Todesfuge denken von Paul Celan. Ja, ich meine, ich weiß, du lachst schon so ein bisschen. Es ist nee, halt, weil ich glaube, du sagst das so, das muss man wissen, was das ist. Was ist das? Entschuldigung, das ist so ein... Das ist so bekannt wie der Zauberlehrling. Ja, ich bin jetzt auch kein Literaturwissenschaftler, nur Hobby-Literaturwissenschaftler. Aber Porzellan, großer Dichter, Lyriker. Das heißt Porzellan? Was? Porzellan. Nee, der hat halt... Also, kannst du mal was rezitieren? Nee, kann ich leider nicht. Aber lass mich kurz ausreden. Also, den gibt's bestimmt. Der hat halt Ende der 40er Jahre halt dieses Gedicht geschrieben, wo er halt irgendwie auf sehr, wie soll ich das sagen, dunkle Art und Weise versucht hat, diese Wortlosigkeit, die man irgendwie angesichts A, des Krieges, aber B, vor allen Dingen auch dieses Völkermordes, irgendwie zu der Zeit hatte, irgendwie in Worte zu fassen. Also tatsächlich so, er hatte mit eigentlich gezeigt und dass es halt irgendwie was Singuläres irgendwie ist. Es ist irgendwie so eine Art von das Urverbrechen, was stattgefunden hat. Ne? Das ist so dieses Gefühl, was irgendwie Ende des Krieges, 45, 46, 47, bei so vielen irgendwie vorgeherrscht hat. Und ich finde, das ist irgendwie was, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen habe ich auch gerade gefragt, wieso nicht die Keule? Ich weiß das auch, warum man jetzt nicht die Keule nehmen kann, aber halt, ich finde so dieses Ding, dass man versucht, dieses nicht in Worte fassen können, dieser ganzen Ungeheuerlichkeit, dass man das irgendwie versuchen muss, weiter zu transportieren. Ne? Über die Generation der Zeitgenossen hinweg. Und wie macht man das? Das ist so ein großes Ding. Dann kann ich bei mir nur sagen, Schule, ne, waren wir ja gerade dabei, hat mich da überhaupt nicht für irgendwie interessiert oder so. Ganz im Gegenteil. Sondern bei mir persönlich war es tatsächlich Claude Lanzmann, französischer Filmemacher, berühmte Filme gemacht, Shoah, irgendwie 2 oder 3 Teile, glaube ich, ultra lang. Er fährt in den 70er, 80er Jahren durch Polen und interviewt Zeitgenossen, interviewt Täter, interviewt Opfer, fährt nach Israel und so weiter. Und diese Filme sind für mich, die gehen so in die Richtung. Die gehen so in die Richtung, wenn ich mir die anschaue, dann erzeugen die in mir so ein bisschen so dieses Sprachlosigkeitsgefühl. Und das ist für mich irgendwie ein super Zugang der Vermittlung dieses ganzen Mega-Verbrechen. Nee, finde ich Claude Lanzmann auch krass, einfach, wirklich krass, aber mir ist das auch wieder zu viel. Und ich finde diese Sprachlosigkeit, die, ich weiß nicht, ob die weiterbringt. Das nervt mich so. Warum? Also, ich weiß nicht, wenn ich irgendwo bin an einem Ort und er macht mich sprachlos, denn das lähmt mich so. Ja. Und das bringt mich aber nicht weiter in der Situation, wie wir es vielleicht heute, wenn ich nach Hause gehe, wie ich dann jemanden begegne, der vielleicht antisemitisch drauf ist, rassistisch drauf ist. Und die gibt's ja immer noch. Ja, aber du bleibst ja nicht gelähmt. Weißt du? Ja, also, eben. Aber ich bräuchte etwas, also... Vielleicht als Schüler hätte ich es auch schon längst gebraucht, bräuchte ich etwas, das mich über diese Sprachlosigkeit hinausbringt. Ja, natürlich, klar. Ja, eher, da weißt kann man drüber reden, sicher. Ja. Und aber das, finde ich, kann man nicht erreichen, wenn man einfach nur den Leuten klatscht, was, guck mal, wie schrecklich. Das meinte ich auch nicht. Dann habt ihr mich vielleicht, oder hast du mich vielleicht falsch verstanden. Ja. Ich meinte jetzt nicht irgendwie die Leute irgendwie sprachlos machen und dann damit alleine lassen. Ja, absolut das, nicht. Das ist eben das. Ja, okay. das nicht so wie bei diesem Podcast hier, den wir machen. So, genau. Genau. Dass ihr heute Nacht nicht schlafen könnt. Nein, aber das Schöne ist ja bei dieser Otto Wight-Geschichte, um da nochmal drauf zurückzukommen, ist, dass das ja so dieses Fünkchen Hoffnung eben noch ist. Ja, so, du bist in diesem Berlin, du bist in diesem düsteren Hinterhof voller Hipster und alles ist ganz, ganz furchtbar. Dann gibt es aber diesen Otto Wight, der irgendwie trotz seiner, das, ich möchte nochmal daran erinnern, trotz dieser ganzen Probleme, die er eigentlich selbst schon hat, weil irgendwie erblindet in dieser Nazi-Zeit und ich meine, wir die ganzen Probleme mit Menschen mit Behinderungen in der Zeit wollen wir ja gar nicht nochmal aufzählen. Ja. Und er macht aber irgendwie was Gutes und das oder was Positives, auch wenn es nicht in allen Fällen funktioniert. Und das ist ja das Schöne zu sehen, und deswegen nochmal auf dieses Überwältigungsverbot, dass man merkt, okay, es geht halt auch anders und das bringt eine positive Botschaft. Das heißt, Martha, du hast das vorhin schon gesagt, das bringt das so mit. Und es ist eben nicht dieses, der Holocaust war unausweichlich. Nein, war halt doch. Das waren halt Leute, die haben sich dafür entschieden und es waren Leute, die haben sich dagegen entschieden. Und das nehme ich so ein bisschen für mich auch mit, deswegen kann ich da auch positiv aus diesem Haus rausgehen. Ja. Es ist immer, jeden Tag, das Tolle an diesem Otto Wight finde ich, du hast jeden Tag die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Und jeden Tag, auch wenn dir selbst was Schlimmes widerfährt, zu sagen, ich mach da nicht mit. Ja. Und das finde ich das Tolle an dem. Bei Claude Lanzmann denkst du die ganze Zeit, oh Gott, oh Scheiße, oh ne, oh je. Ja. Und dann sitzt du da. Und bist total aber geschockt. Also es darf aber nicht so sein, das habe ich jetzt gerade bei Matthias so ein bisschen so verstanden. Ich finde das auch, jetzt was Otto Wight und das Museum anbelangt, ist es gut gefasst. So, ne? Es ist irgendwie, es ist halt Widerstand sozusagen. Ne? Stiftung, Gedenkstätte. Ja, aber zum Beispiel, Moment, lass mich kurz ausreden. Ja. Aber dieses, man kann was dagegen, also ich will jetzt auch irgendwie nicht so tut, also ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist halt, man kann sich dagegen entscheiden, durch die eigene Entscheidungskraft kann man etwas dagegen tun. Ich denke mir irgendwie aber immer nur auch zu dieser Thematik, zu dieser Zeit, sind die Umstände aber auch einfach so gestrickt, dass viele Leute das aber gar nicht in Betracht gezogen haben. Dass sie auch das gar nicht konnten. Also, konnten, das hört sich jetzt wieder falsch an, aber dieses... Das war zu bequem auch einfach. Ne? Ja, zu bequem. Oder weil sie halt einfach schlicht und ergreifend irgendwie verfolgt wurden. So, also so dieses... Ich möchte dann nicht so eine hollywoodeske Erzählung irgendwie drin haben. So war dieses, das aber jetzt dieses, ja auch nicht. Es gibt die große Katastrophe, aber es gibt einen Helden, der da raussticht und so, ne? So, das, nee, weiß war, nicht, das finde ich der, unpassend. Aber war da auch nicht im Museum? Nee, natürlich. Das war auch nicht Hollywood. Nein, ich habe es einfach nur ein bisschen weitergedacht. So. Nee, ich meine nur, es gibt ja viele, du kannst ja wahnsinnig viele Widerstandsgeschichten, also hier meine, in Anführungsstrichen, Lieblingsgeschichte, ich finde sie einfach ganz toll erzählt, ist Hans Faller da, niemand stirbt, jeder stirbt für sich allein. Kennst du den, Matthias, Hans Faller da? Vom Namen, ja, da hört es aber auch schon auf. Ach Leute. Mein Gott. Paul Celan und Hans Faller da, die waren so, du. Ey, Hans Faller da. Echt? Faller da. Ey, mach dich nicht lustig bei Hans Faller da, der ist ganz toll. Meine Lieblings-Nazi als Anti-Nazi-Erzählung ist in Glorious Bastards. So, das funktioniert ganz gut für mich. Okay, also, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Okay. Aber ich gucke mir keine Filme über Nationalsozialismus an. Hans Faller da. Und das geht halt super schlecht aus. Diesen Widerstandskämpfer und werden ermordet. Ja. Aber das zieht einen auch irgendwie runter, weil das eben schlecht ausgeht. Aber es gibt eben trotzdem diesen Schub zu sagen, doch, auch wenn es schlecht ausgeht, ist es wichtig, sich nicht beeinflussen zu lassen und bei seiner Überzeugung zu bleiben. Ja. Und das finde ich so wichtig. Das ist, finde ich, viel wichtiger, als wenn man da jetzt, man muss aus Otto Wight keinen Helden machen. Ich finde wirklich am wichtigsten dieses diese eigene Überzeugung nicht zu verraten Geschichte. Ja. Was mich noch interessieren würde, führt wieder ein bisschen weg, oder ja, bleibt eigentlich dabei, ist so die Frage also der Vermittlung von solchen Themen. Und da ist jetzt in der, keine Ahnung, vor ein paar Wochen oder so, dieser Instagram-Film oder diese Instagram-Filme irgendwie aufgetaucht. Ne? Das heißt Evas.stories und erzählt die Geschichte eines auch überliefert, ne, quellenmäßig überlieferten jüdischen Mädchens. Ich glaube, ich bin mir ganz sicher, in Tschechien oder so oder in Ungarn. Und die Prämisse dabei ist aber, was wäre, wenn es damals schon Instagram gegeben hätte, wenn jeder mit einem Smartphone ausgestattet wäre. Und so wird es halt auch inszeniert. Also diese Eva mit dieser überlieferten Geschichte, die filmt halt sozusagen, ich glaube, es geht über einen Monat oder anderthalb Monate, filmt sozusagen ja ihre Geschichte und filmt die Geschichte der ersten Deportation ihrer Familienmitglieder bis hin zu ihrer eigenen Deportation. Der Film oder die Filme oder diese Stories, diese Instagram-Stories, enden damit, dass sie halt den Deportationswagen betritt und das Filmbild wird langsam dunkler. Und sie guckt halt, also sie ist halt entsetzt sozusagen und wird dunkler und dann ist es irgendwie vorbei. Ich konnte mir leider nicht diese ganzen Stories irgendwie anschauen, weil ich keinen Instagram-Account habe. Das kann man nur machen, wenn man sich da einloggen kann. Fand ich irgendwie doof, egal. Aber eigentlich meine Frage ist, was haltet ihr von solchen neuen Formen der Vermittlung von Holocaust und Genozid? Ja, also ich kann sagen, ich hatte das auch entdeckt und mein erster Gedanke war, wow, voll cool. Dann habe ich mir so, es gibt so ein paar Teaser, die habe ich mir angeschaut und mehr habe ich mir auch nicht angeschaut und das hat mir auch schon gereicht. Okay. Aber ich bin grundsätzlich positiv. Ich bin dann eher so, ja, mach halt mal, wir gucken uns das an und entweder es bewirkt was bei den Leuten oder halt nicht. Aber ich finde, also wir haben ja gerade drüber gesprochen, so, oh, in der Schule müssten wir alle durchkauen, das war doof. Und jetzt reden wir auch drüber, wie ist das, wie wirkt diese Blindenwerkstatt, funktioniert die oder funktioniert die nicht? Und ich finde es vollkommen legitim zu sagen, neue Zeiten, wir probieren was Neues aus und was funktioniert oder was funktioniert nicht. Also ob ich das jetzt geschmackvoll finde oder was, ist, glaube ich, auch was sehr Persönliches, aber da kann ich auch nicht sagen, ob das bei Leuten, die irgendwie 15 Jahre jünger sind als ich oder nicht, ob das funktioniert oder nicht. Ja. Aber hätte man da nicht auch eine Story nehmen können von einer Figur, die es, also hätte man nicht was erfinden können? Ja, ist wahrscheinlich, aber ich meine, das bekommt ja dadurch erst irgendwie auch eine, weiß ich nicht, vielleicht eine erzählerische Tiefe, dadurch, dass es halt eben halt auch eine das ist dann wieder richtige, so was in Anführungszeichen, Geschichte irgendwie ist. Ja, aber ist dann auch wieder so sensationsmäßig, ach ja, ja, cool, jetzt wirklich. Also ich weiß nicht, weil sowas, das ist ja sehr Storytelling auch und so. Da finde ich bei dem, ich bin ja total für Storytelling, aber bei dem Thema sind die Menschen, die dieses Leid durchgemacht haben, mir wichtiger als die Menschen, die vielleicht bei Instagram möglicherweise dann sich super krass für Nationalsozialismus interessieren, weil sie da dieses Instagram-Dings gesehen haben. Das glaube ich auch einfach nicht. Also wenn jemand offen ist dafür und wenn sich jemand dafür interessiert, dann muss er nicht über Instagram damit in Berührung kommen. Und wenn er sich nicht dafür interessiert, interessiert er sich auch nicht, wenn er dieses Instagram-Dings sieht. Ich glaube, es könnte halt einfach... Also, ich glaube nicht. Also ich denke mal, das könnte bestimmt irgendwie so eine Art von erste Hinführung irgendwie zu so einem Thema sein. Aber als ich es geschaut habe, gut, ich meine, ich bin halt auch eine ganz andere Generation. Ich war halt einfach immer... Also ich habe dann hinterher mir auf YouTube das irgendwie angeschaut, weil da kann man das nämlich auch anschauen, wenn man kein Instagram-Account hat. Total geiler Workaround. Ich war halt ständig irritiert. Ständig. Weil ständig ploppt halt irgendwie ein Herz auf, weil sie irgendwie ihren angehimmelten Schulkollegen oder so gerade filmt. Oder so diese kleinen Gimmicks, die du irgendwie hast, um diese Insta-Stories irgendwie zu machen, ja, irgendwelche Grafiken einfügen, irgendwelche GIFs irgendwie machen, keine Ahnung, sie umarmt ihren Opa und dann macht sie so, dass das Bein knickt sie so nach oben und das wird dann halt so, ne, so GIF-mäßig so wiederholt und das war alles so, hä? Und dann gibt es so eine Szene, wo ich glaube, ihre Mutter oder ihre Tante oder so schon deportiert wurde. Die Großeltern sitzen irgendwie total traurig irgendwie am Tisch und dann kommt sie irgendwie so an und hat halt so das, also man sieht das nur aus der Handy-Ich-Perspektive quasi, ne, und nimmt so ihre Oma, glaube ich, in den Arm, und das ist alles so, das kann ich diesem Film nicht abnehmen, weil da ist halt immer eine Kamera im Spiel. Ja, aber das ist eben das, was ich meine. Also du wirst niemandem gerecht. Du wirst dieser Person, die wirklich gelebt hat, natürlich meilenweit nicht gerecht. Hm. Du wirst dem Thema nicht gerecht. Du wirst den Jugendlichen nicht gerecht, die sich dafür interessieren. Ja. Ich weiß nicht, ob man damit weiterkommt, wirklich ja. nicht. Ich meine, es gibt ja auch andere Formen der Weiterentwicklung von so Vermittlungen. Also das, oder? Weiß nicht, ob man das mit der Shoah Foundation, das gibt's nur in Amerika, ne? Ja, diese Zeitzeugen, ja, also ich mein, ja. Interviews. Ja, ich meine, so zu diesem Überwältigungsverbot passt das auch sehr gut. Das ist ja immer vor allem die Arbeit mit Zeitzeugen, die irgendwie halt wirklich dabei und dran waren. Und das ist natürlich die Monsterkeule, ja. Also wenn da einer vor dir steht, der sagt, ich war in diesem KZ, dann bist du halt vollkommen entwaffnet. So. Und es gibt eben die Shoah Foundation, die es sich diese Arbeit mit Zeitzeugen zu eigen gemacht hat und die jetzt auch eben dran sind. In den USA gibt's das schon. New Dimensions in Testimony heißt das da, eben Aufnahmen zu machen, hochqualitative Aufnahmen mit ganz vielen Interviewfragen, und die befragen dann eben Zeitzeugen, und das sind eben quasi die letzten, bevor sie jetzt ja gut wegsterben, und dass sie halt nochmal Antworten aufzeichnen können, und das Ganze wird dann irgendwie interaktiv aufgebaut. Ja, aber das ist ja genau, das ist ja der Clou an der ganzen Sache. Ja, du hast wie eine KI, also du kannst ihm was fragen und er antwortet dann dir. Ja, das ist eigentlich ein Bot. Also mit einer gewissen Form der, Shoah-Bot. Genau. Mit einer gewissen Form der künstlichen Intelligenz versehen. Das finde ich was anderes. Man kann sich unterhalten so mit einem. Also das finde ich was anderes. Das ist, naja, so ein bisschen, was du erzählst von diesem Instagram, war das heute ja auch. Ja, du kamst aus diesem super hippen Graffiti-Instagram-Hotspot-Dings raus und dann hast du wusch, das Thema. Also bist ja auch, du hast es ja ständig, dass das so diese Grenzen sich so verweben oder überschneiden und so. Und, ja. Also ich finde das jetzt im Nachhinein, also wie gesagt, ich habe mich nicht näher damit beschäftigt, aber ich finde diese Eva-Stories, ich finde das vollkommen legitim. Das Ding ist halt wahrscheinlich, wir sind einfach furchtbar alte Leute hier und bei uns, wir nutzen das halt einfach nicht so. Also außer ich vielleicht so ein bisschen, aber ich gucke mir halt auch ich gucke mir halt Bilder an und mache Bilder bei Instagram, aber auch, ich bin jetzt auch nicht der Super-Story-Mensch. Und also, weiß ich nicht, Bist du nicht der Super-Story-Mensch? Nö, nicht so. Hier habe ich auch falsch eingeschätzt. Ja, hier und da so ein bisschen, aber aber es ist halt, ja, wahrscheinlich muss man es auch einfach nutzen, dass man es versteht, und wir sind einfach zu alt dafür. Ja. Das ist keine Ausrede allerdings. Gut, wollen wir mal zum Fazit kommen? Ja. Also, für mich war, wir waren ungefähr eine Stunde oder so, waren wir, glaube ich, drin. Ne? Ich fand das sehr gut, weil es eben halt diesen kleinen Ausschnitt hatte. Weil es nicht, hatten wir ja auch gerade schon, oder du, glaube ich, Martha, auch schon gesagt, es war nicht es wurde nicht dieses Riesenfass aufgemacht, Nationalsozialismus und Shoah, sondern es wurde ein kleiner Ausschnitt gewählt und darin halt eine relativ überschaubare Ansammlung von Menschen, was ist mit denen passiert, wie haben sie agiert, und das fand ich super. Und ich fand es auch, jetzt wie gesagt, erst so im Nachhinein ist mir das aufgegangen, so dass auch so diese sehr lineare räumliche Hinführung, die dann irgendwann zu diesem Versteck irgendwie führte, wo dann langsam dann auch so die Patina. Also das hat mir auch sehr super gut gefallen. Also man muss natürlich irgendwie viel, wie gesagt, es ist viel Text irgendwie dort zu lesen. Man kann das so ein bisschen umschiffen, indem man irgendwie hört einfach und sich einen Audioguide irgendwie holt. Aber dafür fand ich das hervorragend. Also ich würde auf jeden Fall Leuten, die sich nochmal mit so einer Thematik beschäftigen wollen, das super ans Herz legen, gerade weil es irgendwie so einen kleinen Zuschnitt hat. Mhm. Ich fand es auch sehr gut, überraschend gut, vor allem weil es so angenehm portioniert ist irgendwie. Also ich meine, wie viele Schulklassen, wie viele Gruppen, wie viele Bekannte kommen irgendwie nach Berlin und wollen sich dann auch mit dem Thema Nationalsozialismus ja irgendwie auseinandersetzen, und auch Holocaust ist natürlich ein Ding. Und ich finde, da muss man nicht immer die super bekannten riesen Anlaufstellen mit tausenden von Touristen ansteuern, sondern man kann das hier so ein bisschen kombinieren. Also man geht zu diesen hackischen Höfen, guckt sich die ein bisschen an, aber hat, also wenn man mag, und hat dann aber gleichzeitig noch die Möglichkeit, in eben dieses Museum zu gehen, in diese Gedenkstätte, die, ich meine, wir waren jetzt irgendwie hier nachmittags da und es war, die haben es 20 Uhr abends offen, was ich auch sehr cool finde, und es war verhältnismäßig wenig los, es war kein Gedränge. Ja, die, Entschuldigung, darf ich nicht kurz, die Frau meinte ja, dass nachmittags wenig los, wir haben morgens aber immer total viel. Ja klar, da kommen die Schulklassen wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Genau, also geht irgendwie nachmittags dahin und dann könnt ihr euch das Thema anschauen. Wir waren so ein gutes Stündchen, würde ich sagen, da drin. Wir hatten Zeit, uns alles anzuschauen. Wir mussten nirgends durchhetzen. Hm. Und es gibt einem eben, es gibt diesen Hoffnungsschimmer nochmal mit und es ist der authentische Ort noch dazu. Das heißt, ihr müsst, es ist nicht irgendwie, wo irgendwo einfach ein Museum hingepflanzt worden ist, sondern ihr habt so eine wirklich sehr, sehr gute Kombination, die einem einen guten Einblick in das Thema bietet, und wenn man sich da noch mehr beschäftigen will, damit kann man das machen. Aber wie gesagt, wenn ihr mal jemanden zu Besuch habt und vielleicht auch so eine Ecke mal zeigen wollt, die man fast sonst überseht, würde ich sagen, geht mit denen mal dahin, eine gute Stunde danach geht ihr einen Kaffee trinken und redet drüber. Also ich fand es auch, ich fand es sehr beeindruckend, weil ich war ja eigentlich stand ich davor oder auch schon vorher, habe ich gedacht, so Gott, wer hatte eigentlich die doofe Idee, da hinzugehen? Ich will mich eigentlich nicht damit beschäftigen und auch jetzt muss ich wieder und ich bin jetzt aber auch echt froh, dass ich das gemacht habe. Also ich habe echt versucht, Jörg und Matthias zu überreden. Ein bisschen Wochen rumgehen. Vorher schon nein, klar. Nein. Und ich fand es jetzt wirklich gut. Und ich glaube, es ist auch was mir sehr in Erinnerung bleibt. Und ich finde es auch mal wieder, also erstaunlich, wie ein kleines Museum es schafft, das so gut zu machen. Also manchmal habe ich ja den Eindruck, dass die großen Museen sich eine Riesenscheibe abschneiden können von so einer guten Vermittlung, von auf den Punkt bringen Sachen, gute Texte, die man sich durchlesen kann, die ein super schwieriges Thema haben und trotzdem liest man sich sie durch, die mit Biografien arbeiten, die einen auch den dritten Raum nicht langweilig machen lassen. Also ich finde, da können großen Museen wirklich auch ein bisschen was lernen von so kleinen Museen. Und ja, finde ich gut. Das war unser aller Fazit. Wunderbar. Dann haben wir fast wieder eine neue Folge vom Museum Bug fertiggestellt. Aber jetzt haben wir noch den letzten Teil. Und da darf ich wieder unserem Social Media Experten Matthias das Wort übergeben. Genau. Wir haben ja über viele schreckliche Dinge heute gesprochen, aber der eigentliche Skandal ist, dass wir erst einen Kommentar in iTunes haben. So, das ist, genau, und von irgendwem, ich weiß gar nicht mehr, aber ihr mit dürft einem euch jetzt Codenamen. Nicht überwältigt fühlen. Nee, genau, doch ein bisschen schon eigentlich. Okay. Das setzt genau jetzt ein und ihr brecht vollkommen zusammen, weil ihr feststellt, dass ihr nichts dagegen unternommen habt, dass wir so wenig Kommentare haben. und deswegen wäre es ganz cool, weil wir auch so lauschig hier sind, dass ihr uns auch eine lauschige, angenehme Bewertung in Höhe von mindestens 5 Sternen hinterlasst, bei iTunes zum Beispiel, und uns auch abonniert. Und das Ganze auch bei Spotify. Und aber sehr, sehr wichtig, und das ist das Zweite, was ihr euch jetzt mal schön aufschreibt, ist, dass ihr uns mal einen Kommentar hinterlasst. Und zwar auf museumbug.net. Da könnt ihr uns nämlich auch mal sagen, warum ihr das alles ganz anders seht als wir zum Beispiel. Und warum Gedenkstätten super doof sind und Museen das einzige wirklich cool in eurem Leben. Genau, das könnt ihr da alles schreiben. Oder auch bei museumbugcast, so heißen wir, aus Gründen des Platzmangels bei Twitter. Da könnt ihr uns auch followen und uns auch mal eine Meinung sagen. Oder wie zum Beispiel der Günther, glaube ich, der dann gesagt hat, wo man so hingehen kann. Ja. Also wir sind noch beeinflussbar. Ja. Noch. Und ihr könnt, ja genau, noch. Wie lange dauert das noch? Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Ja, wir können eine Brieftaube vorbeischicken. Fernschreiber ist eigentlich das Präferierte bei uns. Genau. Oder E-Postbrief. Ja. Oh. Super, Leute, dann haben wir es mal wieder gepackt. Das war die wievielte Ausgabe war das jetzt eigentlich? 5. Die 5. Boah. Wow. Ja. Das ist schon ein Jubiläum, ne? Ja. Geil. Wir haben gar nichts mehr zu trinken. Scheiße, jetzt haben wir nichts mehr zu trinken. Müssen wir uns gleich ein neues zu trinken holen. Gut. Also dann würde ich sagen, schlaf gut oder wach gut auf oder wann immer ihr das auch hört. Ich bin Jörg. Ich bin Matthias. Ich bin Martha. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.